Das ist in etwa die Gemengelage, in der wir uns befinden, kurz von vorn. Es sind unendlich viele Päckchen, Kisten in einer Lagerhalle auf dem Weg. Zu dir, dem Konsumenten plus Ist-Zustand, dass dies letztendlich immer weitergeht, gleich einem Rad im Kreislauf des Planeten mal immer wieder Neues produziert. Die Marke Made hat sich bereits verschlissen, denn alles dreht sich um die Quantität der Ware aus ganz billigen Produkten. Selbst du als Mensch bist leider gar nichts wert, wenn du nichts kaufst und deine ganze Zeit im Rausch des Mangels weiter konsumierst.